wollten nur zu Band, die Feuer, die war's. Plötzlich standen fünf Glatzen vor uns. Einer zog ein Messer, eine stach damit zu. Ein Freund lag auf dem Boden, konnte nichts zu ihm tun. Wir waren nur zu zweit diese Nacht. Tommy war mein Freund, von Nazis umgebracht. Tommy war punk. Sitze ich hier nach einem Jahr, bin mir auch immer frei. Punk war sein Leben, wer muss es teuer bezahlen? Punk war sein Leben, wer muss es teuer bezahlen? Ah! Tauber Punk. Tauber Punk.